Hello and welcome on board of Spaceship Earth 2013. Please find your seat. We will launch momentarily. Prepare cabin crew for liftoff. Please enjoy your flight today. Hello and welcome on board of Raumschiff Earth 2013. Ich darf jetzt überleiten zu Deva Taminga und Diana Knode, die uns zu Speedspiration etwas uns ihr Konzept da näher bringen wollen. Es ist ganz interessant, ich habe eine Speedspiration Session schon mitgebracht. Es geht um Brainstorming und es geht um Brainstorming mit vielen Leuten, auch übers Internet. Und wir hatten ja eben im Open Data Vortrag schon mal die Frage, ja, was soll man denn überhaupt fragen? Das kam irgendwie aus dem Publikum, glaube ich. Und dafür ist, glaube ich, Speedspiration eine gute Plattform. Es macht Spaß, da mitzumachen. Und die beiden werden euch jetzt einfach näher bringen, wie es funktioniert, was ihr machen könnt. Und ich glaube, wir haben jetzt auch ein bisschen Interaktion mit dem Publikum. Danke. Genau. Vielen Dank erstmal für die Einladung, dass wir heute hier sein dürfen. Wir starten mit einem kurzen Film. Where are we? I don't know. What if this is an unexplored world? Then we would have many questions. How to solve them? Let's enter them on speedspiration.com and invite others to brainstorm with us. What would be the result? Maybe right answers to our questions. Don't know. But it would ignite a firework of ideas. Wow. Was sollte jetzt stehen? Speedspiration.com, aber die Webseite schauen wir uns ganz kurz einmal an. Bei Speedspiration geht es darum, Ideen in 100 Sekunden zu generieren. Es geht um Online-Brainstorming. Wenn man jetzt Fragen hat, aber keine Leute hat, mit denen man die Fragen schnell mal besprechen kann, kann man die Fragen einstellen und bekommt von vielen verschiedenen Leuten Ideen und Inspirationen dazu. Wir haben für den Raumschifferkongress einen Hashtag angelegt, RSE13, und haben auch eine Statistikseite angelegt, wo man sieht, dass mittlerweile die Statistik ist ein bisschen veraltet, das Internet ist überlastet, deswegen haben wir jetzt hier quasi nur die alte Seite und nicht den aktuellen Stand. Wir haben mittlerweile fast 500 Ideen generiert von 41 Usern zu 36 Brainstorming-Questions. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch alle mitmacht beim Brainstorming. Dass es online sehr gut funktioniert, sehen wir hier an der Statistik. Und dass das Ganze aber auch offline sehr gut funktioniert, das wollen wir euch jetzt zeigen, indem wir eine offline Speedspiration Session mit euch durchführen. Und dazu wird Deva noch kurz was sagen. Erstmal zum Start ein paar Impressionen von der letzten offline Brainstorming Session, die wir im Rahmen der Social Media Week hier in Hamburg am Montag veranstaltet haben. Da könnt ihr sehen, wie das Ganze funktioniert. Es ist also ein sehr reger Austausch zu seinen Fragen und spontanen Ideen dahinter dazu. Das Ganze funktioniert so ein bisschen nach dem Prinzip des Speed Datings. Man ist immer für genau 100 Sekunden mit einer Person zusammen, stellt dieser Person seine Frage oder liefert spontan Ideen zu der Frage, die man von der Person bekommen hat. Das hat einen sehr hohen inspirierenden Output, weil man eben zu seiner Frage ganz viele spontane Ideen bekommt, Blickrichtungen, wie man selber noch nicht gedacht hat. Und es hat zum anderen einen ganz stark netzwerkenden Charakter, weil ich eben innerhalb von kürzester Zeit mit ganz vielen Leuten kreativ ins Gespräch komme. Und deswegen ist es schön, dass es jetzt auch vor der Pause stattfindet, weil ich glaube, jetzt bei der Session könnt ihr noch einige neue Leute kennenlernen und vielleicht entwickelt sich ja in der Pause das ein oder andere weitere Gespräch dazu. Das Prinzip ist relativ einfach. Und zwar funktioniert es mit diesen Karten. Die haben entweder zeigt diese Karte ein Fragezeichen. Das heißt, wenn ich dieses Fragezeichen sehe, heißt es, okay, ich stelle jetzt meine Frage. Oder die Karte zeigt ein Ausrufezeichen. Wenn ich ein Ausrufezeichen sehe, heißt das, okay, Jetzt brainstorme ich zu der Frage, die mir gestellt wird. Zu zweit stehen wir dann zusammen. In diesem Fall würde ich jetzt mit Diana zusammenstehen. Halte die Karte hin, sehe, ah, ich habe ein Fragezeichen, also stelle ich jetzt meine Frage und Diana sieht das Ausrufezeichen und brainstormt dazu. Und jetzt fangen wir einfach mal an mit einer kleinen Reckübung und ich würde euch bitten, euch einmal zu recken und hinter euren Stuhl zu greifen. Da haben wir nämlich an den Rückseiten der Stühle für jeden zweiten, also an jedem zweiten Stuhl, findet ihr so eine Karte. Man muss vielleicht zum Teil eine Jacke kurz verrücken, um die Karten zu finden. Hat jeder einmal hinter sich gegriffen und eine Karte gefunden? Jeder zweite hat eine Karte gefunden, hoffentlich. Super. Alle, die eine Karte gefunden haben, sind jetzt die sogenannten Dreher. Eure Aufgabe ist es, alle 100 Sekunden, nämlich immer dann wird ein Ton erklingen und immer dann, wenn dieser Ton erklingt, die Frage zu drehen, die Karte zu drehen. Das ist schon alles. Und dadurch markiert diese Karte, ob ich gerade eine Frage stelle oder ob ich gerade eine Frage beantworte, die mir gestellt wird. Alle, die keine Karte bekommen haben, sind die sogenannten Geher. Eure Aufgabe ist es, immer nach 100 Sekunden euren aktuellen Platz zu verlassen und euch einen neuen Partner zu suchen, immer jemand, der eine Karte hat und mit dem über die nächste Frage zu brainstormen. Ich weiß nicht, hat jeder für sich, es reicht eine einzige Frage, hat jeder für sich eine Frage gefunden? Ansonsten habe ich noch ein paar Beispielfragen, kann die einfach mal nennen. Ihr könnt gerne euch was von den Fragen auch klauen, also gibt keine Eigentumsrechte auf Fragen. Bei unserer letzten Session hatten wir zum Beispiel eine dabei, die hat die Frage gestellt, das fand ich ganz witzig, was wolltest du schon immer wissen? Also die hat selber wieder sich Fragen von den anderen geben lassen und hat daraus jetzt einen Blogbeitrag gemacht, in dem die versucht, alle diese Fragen, die sie bekommen hat, zu beantworten. Eine Frage im Kontext der Vorträge, die wir gerade gehört haben, wäre zum Beispiel vielleicht auch, wie ließe sich Open Data in einer breiten Masse zugänglich machen? Eine andere Frage könnte sein, welches Wunder würdest du gerne erklären und wie würdest du es erklären? Welche Technologie würdest du gerne wofür erfinden? Ja, alles steckt aber auch in beruflichen oder privaten Herausforderungen und vielleicht gibt es da ja auch die ein oder andere Frage, die ihr stellen wollt. Ein Name für ein neues Projekt, das ihr sucht, eine Marketingstrategie, der beste Freund, der demnächst heiratet und es fehlt noch das richtige Geschenk. Also das Universum der Fragen ist riesig, es darf alles gefragt werden und genau. Damit kann es eigentlich schon fast losgehen. Ich würde euch bitten, einmal aufzustehen und euch so ein bisschen im Raum zu entzerren, weil einige von euch, wie gesagt, gleich gehen müssen. Und guckt mal direkt, dass sich jeder mit einem Geher bzw. einem Dreher zusammenfindet. Genau, dazu komme ich jetzt. Es gibt eine Startaufstellung und zwar würde ich alle, die eine Karte haben, bitten, damit zu starten, dass sie selbst mit der Frage beginnen und in der nächsten Runde dann selbst als Antwortender beginnen. Ich spiele einmal kurz den Sound ein, der für euch am Ende sozusagen dann das Signal sein wird, eure neuen Partner zu suchen. Please loosen your seatbelt. And move to the next seat. Okay, dann würde ich sagen, ist glaube ich alles klar. Es kann die ganze Runde die eine einzige. Okay, da ist eine Frage. Ich habe es leiser gemacht, ja. Sorry. Es kann immer die. Ihr bleibt bei dieser einen Frage und sobald der Ton kommt, wird die Karte gedreht, wird der Partner gewechselt und es geht sofort weiter, denn es sind nur 100 Sekunden Zeit. Insofern, ready, steady, go! Yeah, you ignited a firework of ideas. Vielen Dank, das war's. Ihr habt jetzt gerade eine Viertelstunde gebrainstormt zu, ich hoffe, vielen spannenden Fragen. Ich hatte den Eindruck, unsere kleinen Ideensensoren hier haben wahrgenommen, dass ganz viele Ideen durch den Raum schossen. Ja, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. This is the User Experience Gandurg Radio. Thanks for listening. Visit the uxlh-radio.blogspot.de for more live recordings. Please loosen your seatbelt and move to the next seat.